herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Erfolgsformates Carstens und Kruse, der Podcast für Gestrandete. Herzlich willkommen, Bubi. Erfolgsformat ist gut. Hallo, Patrick. Ich habe gedacht, ich variiere mal ein bisschen das Intro. Alles klar. Und ich spreche ja natürlich nur Wahrheiten aus. Jetzt ist sogar schräg hier mein Mikro, aber das soll dir nichts ausmachen. Ja. Struggle ein bisschen. Ich struggle immer, wenn wir irgendwie gerade eben hat es ja schon wieder rumgeknarscht. Irgendwie die kleinste Kleinigkeit stört dann direkt, aber jetzt hört es sich ganz smooth an. Ich hoffe, es bleibt so. Ja, bestimmt. Und ich glaube, dass die unten auch mit den Renovierungsarbeiten fertig sind, deswegen sollte man davon auch nicht gestört werden. Außer denn, es fällt noch ein, da nochmal ein Loch zu bohren und da nochmal. Da war es in den letzten Wochen, also ich bin zurück von der Montage und Donnerstag, Freitags hatte ich frei und da wurde ich direkt morgens um 7 Uhr von, ich weiß nicht, was es war, hat sich wie eine Säge angehört oder sowas. Okay. Direkt irgendwas, oder nee, kann eigentlich nicht sein, man sägt nicht in die Wand rein. Dadurch war es halt laut, dass die irgendwas in die Wand reingehe. Schlagbohrer, das kann sein, ne? Ja. Aber direkt morgens um 7, ne, weil da arbeiten halt eigentlich Leute. Da habe ich letztens ein Video gesehen, da war ein Heimwerker, der hat seinen Akkuschrauber in die Hand genommen und wollte in die Wand ein Loch bohren, hat dann gleichzeitig einen Hammer in die Hand genommen und hat von hinten gegen den Akkuschrauber gehämmert. Schlagbohrer. So ganz schnell, oder was? Ja, ist quasi auch ein Schlagbohrer dann. Das selbstgemachte Schlagbohrer. Ich kriege gerade ziemlich viele Videos auf TikTok angezeigt von Makita, von allen möglichen Makita-Produkten. Ich habe letztens auch ein Makita-Produkt gesehen, also so einen Review von dem stärksten Akkuschrauber mit dem größten Drehmoment, hat einer so geprahlt, da kann ich auch die 180er-Spacks reinjagen im ersten Gang. Das habe ich auch gesehen. Ja. Musst du denn ewig? Nee, es war noch viel länger. Das ist so eine lange Schraube. Keine Ahnung. Lang. Bestimmt 80 Zentimeter sowas. Ja. Und die dreht er da kurz, ich glaube, ohne Vorbohren einfach rein in das Holz. Ja, verrückt. Ja. Was habe ich gesehen? Also ich wusste, dass es eine Kaffeemaschine gibt, also eine Kapselmaschine mit Akku betrieben. Jetzt habe ich eine Kühlbox gesehen. Ja, die habe ich auch gesehen. Die sah geil aus, die sah richtig robust aus und du musst, glaube ich, zwei so 18-Volt-Akkus seitlich reinknallen. Und ich glaube, bei mir war nur einer. War nur einer? Ich weiß auch, ja, einer oben drauf. Aber dafür war die Kühlfläche ziemlich klein für das, wie groß die Box eigentlich war, fand ich. Aber ich glaube, immer bei solchen portablen, Kühlboxen. Ja, so. Aber gefühlt sah das aus, als ob da so 6 bis 8 Dosen Bier reinpassen. Ja, ich glaube, das ist das größte Problem, auch, dass man keine brutal langen Getränke da reinpacken kann, weil das einfach, das muss ja auch ein bisschen isoliert sein und dann noch ein bisschen die ganze Elektronik da drin, die irgendwas macht. Bleibt nicht mehr viel Platz übrig, auf jeden Fall. Ja. Schleichwerbung an der Stelle. Und was war das Zweite, was ich gesehen habe? Weiß ich nicht. Ich habe nur noch so einen Laubbläser mal gesehen, aber das ist schon länger her. Gefühlt eigentlich alles, was man elektrisch betreiben kann, haben die halt ja, auf Akkubetrieb. Bei jedem Makita-Gerät ist auch so eine Auswahl dabei mit allen Geräten, die das so, du hast das gekauft, ja, dann guck dir doch das mal an. So ein Flyer ist da dabei. Und irgendwann hat man alles im Einkaufswagen und bestellt es einfach fleißig mal. Ja, gibt schon mega gute Sachen. Brauchst einmal in 10 Jahren, aber wenn du es dann hast, dann ist cool. Ich habe mir überlegt, was man jetzt sich vielleicht kaufen sollte, was man schon immer haben wollte, weil meistens sind Sachen dann, wenn man sie braucht, teurer. Logischerweise ist die Kühlbox im Sommer teurer, weil jeder will eine Kühlbox kaufen und dann ist den Leuten irgendwann auch egal, was sie dafür ausgeben. Da habe ich mir überlegt, was könnte ich denn jetzt im Winter brauchen und lege es mir dann zurück, bis es kalt wird und kaufe es mir dann. Und zu welchem Entschluss bist du gekommen? Der einzige Entschluss, aber ich weiß noch nicht, ob das cool ist, wäre eine Wärmedecke. Ich habe schon von vielen Leuten gehört, die aktiv eine Wärmedecke im Winter betreiben und alle sind damit hochzufrieden. Ja, meine Schwester hat auch eine. Und ist geil, hast du ausprobiert? Ja, ich habe es ausprobiert, es ist schon richtig geil. Der Lifehack ist dabei, aber du schaltest die Wärmedecke an, dann legst dich so 10, 15 Minuten drunter und irgendwann spürst du die Wärme nehmen. Dann musst du irgendwie aufstehen oder die kurz zur Seite tun und dann wieder hin. Und dann hast direkt wieder die volle Wärme und das ist mega. Aber geht da nicht die Wärme weg, wo sich drunter gesammelt habe? Ich will ja möglichst energieeffizient das Ding betreiben. Nee, mit Energieeffizienz komme ich da nicht weit. Nicht bei einer Wärmedecke. Nee. Ich glaube, vielleicht bis zum Winter ist Strom das günstigste zum Heizen. Vielleicht decken sich dann alle Leute mit Wärme. Vielleicht müsste man sich jetzt so einen ganzen Stapel Wärmedecken einfach mal zurücklegen, dass wenn dann der große Ansturm kommt, dann kann man die richtig teuer verscherbeln. Ja, Aber also, vielleicht hat man dann auch 100 Wärmedecken zu Hause rum. Ich bin gerade schon auf Amazon, 10 Wärmedecken. Ab in der Einkaufswagen. Ab in der Einkaufswagen. Ja. Überswipen und einkaufen. Ja, dir ist sonst nichts. Oder wüsstest du was, was man sich jetzt kaufen könnte, was man im Winter braucht? Ja, eine Drohne, oder? Ja, da ist immer noch so dieses Ding. Ich würde gern den Drohnenakku portabel laden können, also quasi über irgendeine USB, weil es ist ja ein Akku, also hat man schon gleich Strom. Ich will im Camper nicht unbedingt den Wechselrichter anwerfen müssen. Und bis jetzt habe ich es immer geschafft. Ich habe für die Kamera-Akkus ein Ladegerät für USB bekommen und für die Zahnbürste. Das ist halt das Ding, die haben halt, glaube ich, alle insgesamt weniger Leistung, also Amperestunden. Ich weiß nicht, wie das bei der Drohne ist. Weiß ich auch nicht. Ja, die Idee ist, was wir hatten, wir haben viele Videos gesehen, wo Leute irgendwelche Naturaufnahmen machen und bis jetzt kennt man ja auch viele Aufnahmen von Drohnen, die sind aber alle meistens sehr langsam oder sehr linear, also man bewegt sich in maximal eine Richtung und mittlerweile gibt es erschwingliche oder leichter handzuhabende First-Person-View-Drohnen, heißen sie, glaube ich, also FPV-Drohnen, das heißt, man hat eine Brille auf und fliegt es dann wie ein Vogel. Und dadurch sehen die Aufnahmen halt krass aus, weil die so dynamisch sind und man auch, wenn man es glaubt, raus hat, sehr präzise in durch irgendwelche kleine Öffnungen durchfliegen kann, was halt auch immer richtig krass wirkt. Ja, und wenn man es dann halt mal nett packt, dann sind die Ersatzteile wahrscheinlich dann auch nicht so schwer zu bekommen. Ich glaube auch, das Ding ist so konstruiert oder konzipiert, dass die Sachen als erstes kaputt gehen, wo man leicht ersetzen kann. Also ja, hoffentlich ist das so. Die Rotoren und so ein Bums. Ja, bisher war das auch immer so ein Bastler-Hobby, weil die Drohnen, die es bis jetzt gab, sahen alles so, oder es sind ja auch zum Teil selber gebaut, also mit irgendeinem Alurahmen und dann einzelne Rotorblätter und Elektronik und man steckt irgendwann alles zusammen und kann theoretisch auch jedes kleinste Einzelteil daraus tauschen, was man wahrscheinlich auch muss, weil ich habe mich ein bisschen eingelesen, habe gelesen, dass das die Einstiegshürde zu das Ding richtig zu fliegen, vor allem am Anfang, wäre sehr hoch. Ja, ich glaube, man braucht bestimmt einen Monat wirklich intensiv Zeit, auch am Simulator da ein bisschen rumzutricksen und rumzuprobieren. Und dann der Umstieg auf die richtige Drohne wird, glaube ich, hart. Ja. Ich sag mit Absicht, wird, glaube ich, hart, weil das kommt. Das kommt. Das ist eigentlich interessant, dass wir liebäugeln mit einer Drohne aus dem Hause DJI. Also die Leute, die immer ein bisschen länger brauchen, bis sie was haben. Aber das, was rausbringt, ist eigentlich alles immer ziemlich krass. Und die haben es geschafft, das möglichst einsteigerfreundlich zu machen. Also es gibt da drei verschiedene Stufen, wie man das Ding fliegen kann. So der Easy Mode, wo man eigentlich ganz viele Hilfen hat und sich nett überschlägt, weil das Problem ist, ich glaube, wenn man auf dem Kopf steht und man gibt quasi Gas nach oben, wo man eigentlich an den Himmel fliegt, fliegt man halt da gegen Boden. Und wenn man das im Affekt dann nicht beherrscht, wie man da wieder rauskommt, dann kann man sich da nicht rausretten. Und die haben quasi an der Fernsteuerung dann so einen Knopf und da schaltet man wieder den Easy-Mode ein und dann fängt sich die Drohne einfach, selbst wenn sie mit 140 Sachen kann, sie glaube ich, selbst wenn man da direkt den Knopf aktiviert, dann bleibt die einfach, macht sie so eine Stoppbewegung, schwenkt einmal rum und dann steht sie einfach still da in der Luft. Das heißt, das ist so der Notfallknopf. Man schaltet zurück auf den Easy-Mode und dann steht sie einfach erstmal da und man kann erst einmal durchatmen, bevor man wieder weiterfliegt. Das ist crazy. Das ist richtig crazy. Ja. Ich habe auch, manche haben gesagt, die zum ersten Mal ausprobiert haben oder generell sowas zum ersten Mal ausprobiert haben, die haben gesagt, also der Akku hält ja, ich glaube, wenn man gemächlich fliegt, so 15 bis 20 Minuten. Aber wenn man Gas gibt, glaube ich, auch nur 7-8 Minuten, als wenn man solche Sportparcours fährt. Und selbst Leute, die schon das ein bisschen gemacht haben, haben gesagt, wenn du da mit rumfliegst, selbst wenn du so leichte Manöver fliegst, das wäre brutal anstrengend. Also man ist auch froh, wenn der Akku leer ist, weil dann muss man erstmal die Brille absetzen und kurz durchschnaufen, dass man da wieder ein bisschen runterkommt. Ja, ich habe echt Angst, dass mir dabei schlecht wird. Weil ja, ich hatte halt auch ab und zu mal so eine VR-Brille auf und das war schon cool, aber irgendwie nach so 2 Minuten oder 3 war es dann schon ein bisschen schwummrig. Ich glaube, stehen könnte ich da nicht. Wenn ich Leute sehe, die das fliegen, dann stehen die meistens. Ja, ich glaube, da hätte ich ein Problem mit. Aber es gibt da Leute, die sitzen. Ja, wahrscheinlich muss man sitzen na, dafür. Ja. Vor allem am Anfang. Am Anfang, wenn man krass leichter, ist, kann man stehen und sich seine eigenen Beine so durchfliegen und gegen seinen Kopf fliegen. Je nachdem, wie gut man das Ding beherrscht. Ja, witzig. Ja, ein Ding hätte ich noch, was man sich im Sommer kaufen müsste, aber für den Winter. Und zwar glaube ich, dass ich demnächst mal ein neues Snowboard brauche, weil meins ist schon ziemlich runtergerockt. Und ich glaube, dass im Sommer die Snowboards generell billiger sind. Könnte ich mir auch vorstellen. Ja. Müsste ich mich mal anschauen, aber ja, mal gucken. Man hat eh wenig Zeit immer und dann denkt man, ja, macht man dann halt vielleicht im Herbst oder so und dann geht's schon los, dann hat man es verpasst und dann ist auch voll gerne, so wie jedes Jahr. Man kauft sich dann die Wintersachen halt im Winter. Immer so. Weil sonst liegt es auch nur rum, ist auch ein bisschen schade. Wenn du jetzt ein Snowboard kaufst und kannst es dann direkt benutzen, das ist eigentlich auch das Coole, wenn man sich Sachen kauft und die dann direkt irgendwie einsetzen und benutzen und ausprobieren kann. Ja, ich kann mich ja draufstellen, mal schauen, was passiert. Könnte mal der Buckel da, der Kirchenbuckel auf dem Gras runter. Ja, klar. Direkt, mit dem neuen Snowboard. Direkt erstmal kaputt machen. Das Teil. Ja, krass. Oh. Gut. Ich habe heute Mittag mal kurz mich auf Reddit begeben. Reddit sagt dir was? Klar. Da habe ich auch so, ich weiß nicht, also sonst heißt es im, oder das originale Subreddit heißt Ask Reddit, aber es gibt auch das deutsche Äquivalent dazu. Es heißt, glaube einfach Frag Reddit. Oder, nee, keine Ahnung, wie es heißt. Auf jeden Fall sind da ganz interessante Fragen drin. Da habe ich dann so 3-4 Tabs mal aufgemacht und mich durchgelesen. Da war auch eine Frage dabei, wo wir es jetzt eh schon von Sachen kaufen haben, passt eigentlich ganz gut. Und zwar, was wolltest du immer mal haben und als du es hattest, war es dann scheiße? Eine schwierige Frage, ist ja spontan. Schwierige Frage. Jetzt gehe ich mal die Dinger durch, die ich habe. Was habe ich und was finde ich richtig scheiße? Hast du ein Beispiel? Nee, mir geht's also bei so Sachen wie irgendwelchen Playstation oder Computerspielen geht es mir ganz oft so. Da kaufst du die, denkst du, ja, jetzt ist rausgekommen und so und meistens warte ich, bis sie günstiger werden, weil dann ist das Problem nicht ganz so groß. Aber manche Spiele denke ich, oh ja, geil, direkt zum Vollpreis kaufen, 50, 60 Euro hinblättern. Und dann spielt man so ein bisschen an, hat vielleicht ein bisschen wenig Zeit. Und dann kommt's, wenn es hochkommt, hat man vielleicht 3 Stunden Spielzeit, aber hat das Ding nie wieder angefasst. Und denkt sich dann, oh ja, wieso gebe ich Geld für so einen Scheiß aus? Oh Mann. Ja, so ein Spiel habe ich jetzt auch letztens oder eigentlich jedes Jahr. Jedes Jahr. Das Formel-1-Spiel. Ja, ich habe es einmal gesehen, dass du es gezockt hast. Ja, ich habe mir jetzt das Neue geholt und das ist einfach gleich wie das Alte. Also was anderes erwartet. Ja, ich habe gedacht, es wäre ein bisschen irgendwie anders. Es gibt auch 1-2 Sachen, die sich ein bisschen verändert haben, aber vom Prinzip her ist es immer noch gleich. Irgendwie sind die Autos ein bisschen schwieriger zu fahren, aber eigentlich auch nett. Also man könnte genauso gut das alte spielen von Grafik und allem möglichen Spielspaß. Ist eigentlich ziemlich ähnlich, nur dass die Autos halt anders aussehen. Und dass wieder die ganzen Gamer wieder online sind, weil das ist halt das Problem. Das ist halt das Ding, ja. Ist mir auch ein bisschen schade, dass das funktioniert, dass man einfach, gut, man updatet natürlich auch die Fahrstelle und die Fahrer, dass die wieder so sind wie in der Saison. Ja. Aber so viel tut sich da dann auch wieder nicht. Und ich glaube, bei jedem Sportspiel genau das Gleiche. Yes. Da tut sich halt nicht mehr viel, vor allem wenn man jedes Jahr ein neues Spiel rausbringen muss, dann kann man das Rad halt neu erfinden und der Sport bleibt halt der Sport, da tut sich dann auch nicht so viel. Ja, es gibt noch 1-2 neue Strecken, die am Start sind, das ist schon cool, aber naja, ich weiß jetzt nicht, ob es sich gelohnt hätte oder hat. Sieht es wenigstens besser aus. Ja, es sieht schon besser aus. Krassere Regeneffekte. Nee, der Regen sieht ziemlich ähnlich aus. Ich finde, der Regen sieht bei so Rennspielen meistens ziemlich geil aus irgendwie. Ja, aber ich glaube, das sieht ziemlich genauso aus, wie wenn man Regen auf dem Helm hat. Mhm. Weil da läuft so die Scheibe quasi runter. Das sieht schon ziemlich reell aus, so stelle ich mir vor. Aber irgendwie sieht es doch nicht so echt aus. Tut nicht der Flugsimulator von irgendwas, tut nicht den richtigen Regen simulieren, haben die da nicht irgendwie so Aufnahmen gemacht und lassen dann echtes Wasser irgendwo runterlaufen, keine Ahnung. Ja, die haben quasi, also soweit ich weiß, haben die auf jeden Fall irgendeine Physik-Engine da dahinter laufen und die berechnet quasi das Wasser, also Flüssigkeiten für ein Spiel zu berechnen, sind immer schwierig, weil die halt, dass die physikalisch korrekt sich verhalten, wenn sie irgendwo auf dem Flugzeug oder Fahrzeug auftreffen Und dann können die ja auch, ist ja nicht wie irgendwie ein Holzblock, der dann da liegt und dann, wenn man irgendwie, wenn man dagegen boxt oder sowas, dann rutscht halt ein bisschen auf dem Boden rum, sondern da kann sich ja das Wasser dann auch wieder aufteilen und so. Das heißt, man müsste eigentlich alle Partikel so ganz klein und programmieren und die dann wieder zusammen richtig agieren lassen. Und was aber interessant ist da, dass die nicht nur das Verhalten von Wasser oder Regen halt möglichst realitätsgetreu hinbekommen haben, sondern auch das Verhalten von der Lichtbrechung. Das heißt, wenn es halt regnet, wird auch das Licht da drin gebrochen und dann kann es halt vorkommen, dass da ein Regenbogen entsteht und der entsteht nicht, weil es da halt ein Bild von einem Regenbogen gibt und es dir dann angezeigt wird, dass es wirklich genau aussieht, sondern die Sonne wird von den berechneten Regentropfen gebrochen und erzeugt dann den Regenbogen. Ja, das ist schon ziemlich cool. Das ist ziemlich cool, aber vielleicht würde man es bei dem Regenbogen auch gar nicht merken. Ich denke, bei dem Wasser merkt man es schon, wenn sich das so cool verhält und so und man jetzt sieht, dass so den Bogen, den der Regentropfen auf der Scheibe schlägt, dass der sich irgendwann immer wieder wiederholt. Ich glaube, da muss man auch genau hingucken, bis man das sieht. Bei Spielen, wo das halt nicht so gemacht ist wie beim Flugsimulator. Aber beim Regenbogen ist vielleicht ein Stück übertrieben. Keine Ahnung, ich habe es ja nicht gesehen. Mein PC schafft es eh nicht mehr. Deswegen habe ich, glaube ich, auch keine Möglichkeit. Ich glaube, gibt es das für PlayStation? Ich glaube nicht. Aber wenn es da gibt, ist auch so grafikmäßig auf jeden Fall reduziert. Weil okay. Das braucht schon ordentlich Leistung, das Game. Das war immer so eine, wie sagt man, so das Grafik- Vorzeigeding, so ein Flugsimulator. Also ganz früher nicht, das sah es natürlich auch aus wie alle Spiele früher. Ein bisschen arg simpel und hässlich, aus heutiger Sicht natürlich. Aber der ist aktuell, glaube ich, schon das, wo man die Hardware zum Glühen bringt. Ja, wahrscheinlich schon. Ja, sonst habe ich noch so ein Ding. Ich wollte unbedingt vor 2 Jahren an Weihnachten wollte ich unbedingt das Buch von Felix Lobrecht. Das heißt Sonne und Beton. Genau. Und hab's bis jetzt nicht gelesen. Stark. Ja, stark, ne? Aber Bücher sind auch was Schwieriges, glaube ich, heutzutage. Ja, ich hatte so keinen Bock, das Ding zu lesen, aber nur um das Lesen. Und ich glaube, wenn ich es anfangen würde, hätte ich richtig Spaß dran, aber ich will nicht anfangen. Ja. Ich habe mich auch schwer getan. Ich habe so vor, was waren das jetzt, vielleicht 2 Jahre oder so oder 3 Jahre, vielleicht 4. Aber in der Zeit habe ich auch nicht wirklich viele Bücher gelesen. Aber ich habe mich so ein bisschen rangetastet. Das Buch habe ich auf jeden Fall gelesen. Da wollte ich, glaube ich, das erste Mal ausprobieren, wie es ist, auf dem Tablet oder auf dem Handy zu lesen. Mhm. Und es ging bei dem Buch ganz gut, weil das eh nicht so ein dicker Wälzer ist, sage ich jetzt mal. Und sich recht locker liest, aber es kommt halt nicht so ein Buchfeeling auf. Deswegen war das auch eins von den wenigen Büchern, die ich ich habe noch eins auf einem E-Book-Reader gelesen, fand ich auch okay. Hat den Vorteil, dass du immer weiter liest und gar nicht weißt, wo du bist so. Beim Buch merkst du auch jetzt so die eine Seite dicker und die andere dünner. Ja, aber eigentlich hast du ja auch die Anzeige mit. Du hast die Anzeige, aber die juckt dich halt. Okay, irgendwie. Also die, okay, krass. Keine Ahnung, du hast ein anderes Gefühl, glaube ich, wenn du es in der Hand hast. Ja, ich habe auch da noch ein paar Bücher rumliegen, da habe ich eins davon gelesen. Aber eigentlich habe ich mir auch von einem anderen Podcaster ein Buch gekauft, direkt zum Release. Also ich habe es vorbestellt sogar, habe mich auf einmal gewundert, wieso da so ein Amazon-Paket vor der Tür liegt, weil ich habe doch nichts bestellt, aber ich habe es halt vor einem halben Jahr oder sowas bestellt. Da bin ich auch dran, da habe ich auch richtig hart Bock, aber das ist genau das Problem, dieses Ransetzen und Anfangen. Und dann muss man aber auch, also ich habe es am Anfang krass gemerkt, man muss so die Gedanken, die man nebenbei hat, man ist ja immer gewohnt, man guckt aufs Handy drauf und denkt an das, schreibt sich das auf, lässt sich von TikTok ablenken, lässt sich von dem ablenken, holt sich was zu essen, holt sich was zu trinken. Und da ist cool, wenn man das so nach und nach abstellen kann und sich komplett so fokussieren kann auf die Geschichte an sich und nicht die ganze Zeit abgelenkt wird. Deswegen da ein bisschen, also dann auch so 1-2 Stunden durchzulesen oder vielleicht noch länger, das funktioniert irgendwann, aber man muss es, glaube ich, echt lernen. Also ich habe in der Schule schon nicht gern gelesen und da habe ich mir auch sehr schwer getan. Ja, ich habe auch nicht gern gelesen, aber ich hatte dann so 1-2 Bücher in der Schule, die fand ich schon ziemlich cool. Wir hatten auch einen neuen Deutschlehrer damals. Damals war der neue, ja. Und weißt ja, wie die neuen Lehrer so sind. Die sind immer hochmotiviert und suchen sich halt die geilsten Sachen raus und machen auch die coolsten Unterrichte, so auch mit Spiel und Spaß. Ja, die müssen sich ja eh ihren ganzen Scheiß neu erarbeiten. Ja, ihre genau. Blätter, die sie dann 1000 Mal kopieren können. Ja. Und andere Lehrer haben ja quasi schon das Material zu dem und dem Buch, das man schon seit 20 Jahren liest. Und dann müssten sie sich ja ansetzen und das alles neu überlegen. Und dann denken die wahrscheinlich auch, ja, mache ich nächstes Jahr. Und dann machen sie es halt doch nicht, weil sie in den Ferien doch auch lieber frei haben, anstatt irgend sowas vorzubereiten. Nee, war schon ein gutes Buch. Das Buch hieß Erebos. Und es handelt von einem Videospiel quasi. Mhm. Das ist ein Junge, ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Und der findet eine CD mitten im Park, in der Schule irgendwo. Und denkt sich, was macht denn das? Auf der CD steht Erebos. Und dann geht er heim und tut es in den PC reinlegen. Und dann startet ein Videospiel. Und er kann sich so seinen Main Character so gestalten. Und dann ist er in so einer Welt. Und trifft dann auf andere Spieler, die auch gerade das Spiel spielen. Und dann trifft er auf so einen Typ, der ihm Aufgaben gibt. Aber die Aufgaben muss er nicht im Spiel lösen, sondern in Real Life. Und oh. Und so schaukelt sich das Buch hoch. Ich will niemand spoilern. Nee, und irgendwann verknüpft sich dieses Spiel mit dem echten Leben so krass, dass alle das irgendwie spielen und eskaliert halt komplett. Der kann die CD dann weitergeben an andere und die können es dann auch spielen. Muss er. Er muss dann quasi eine neue CD brennen und alles Mögliche und dann gibt er das weiter, sodass irgendwann möglichst viele Leute in diesem Spiel sind und der, wo das Spiel quasi erschaffen hat, kontrolliert quasi die Leute mit diesen Aufgaben zu seinem Vorteil. Es hört sich aus einer wilden Kombination aus ganz vielen Filmen an, die ich gesehen habe. Ja, habe also ich am gedacht. Anfang, als allererste, wo du angefangen hast mit dem, der findet die CD und so, habe ich als allererstes an Monster Rancher denken müssen, an die Anime-Serie von RTL 2 früher, weil der findet, der glaubt auch, dieses PlayStation 1 Spiel und legt es in die Konsole ein. Dann ist aber halt in dieser Welt drin und ist da gefangen und kommt nicht raus und da sind halt komische Monster und sowas. Und dann habe ich auch kurz gedacht mit dem, er findet was, was einfach so rumliegt, da habe ich dann an Death Note gedacht. Kennst du das? Nee. Auch nicht. Also da findet er so ein Notizbuch und wenn er einen Namen reinschreibt, dann stirbt die Person da drin. Auch verrückt. Und dann, was habe ich noch gedacht? Genau, und die müssen Aufgaben im echten Leben machen. Das war, glaube ich, ein Horrorfilm, weiß gar nicht mehr, wie der heißt. Da ruft einen jemand an und er gibt ihm lauter Aufgaben und er kriegt dann immer Geld auf sein Konto überwiesen, wenn er die Aufgabe schafft. Und zum Schluss muss er halt Menschen umbringen. Ja, also, so kann man sich dann auch irgendwie. Oh, okay. Ja, verrückt. Ja, ist eigentlich ein cooles Buch, ja. Ja, lest mehr Bücher, Leute. Ich muss mich auch zwingen. Ich muss es mir, glaube ich, einfach mal in den Kalender eintragen. Ich glaub, ich mach das lesen. Jetzt lesen. Erinnerung, jetzt lesen. TikTok aus. Und dann muss man, das ist echt, also in letzter Zeit, was ich mich ablenken lasse von TikTok, wo ich denke, jetzt noch. Mach's auf. Mittlerweile entsperre ich das Handy und drücke manchmal drauf und denke so, nee, ich will das doch jetzt gar nicht. Ja. Das ist richtig schlimm. Ich muss, glaube ich, die App auch irgendwo. Kenne ich. Ich muss wieder umstrukturieren. Ich weiß blind, wo jede App ist. Oh, das ist, glaube ich, nicht gut. Vor allem bei solchen schlimm. Sachen. Und ich mache das auch immer. Ich strukturiere eigentlich alle paar Monate meine Apps, um dass mein Gehirn nicht so in so einen Modus kommt. Echt? Ja, mache ich ganz oft. Was ist voll aufwendig, ja. Was ist so dann die Methode, wie man das am besten macht? Boah, am liebsten hätte ich einen Knopf mit zufällig anordnen. Aber die erste Seite muss gleich bleiben mit Einstellungen, Mail und Erinnerungen und so und Fotos. Das die muss Sachen, gleich die auch bleiben. Wirklich aber nützlich sind. WhatsApp, Spotify, Instagram, TikTok und wo ist und alles andere. Kann weg. Kann wild umstrukturiert werden. Ja, ich habe bei der was wolltest du schon mal haben, Frage auf Reddit, was anderes Interessantes gelesen, und zwar, also ganz oft hat man gelesen, Kinder. Ja, schwierig bei uns zwei, weil Kinder nicht anwesend. Ja, aber kann ich mir auch vorstellen, dass man ganz oft da den Gedanken hat, ja, gerade finde ich es ein bisschen scheiße, dass ich jetzt ein Kind habe, aber wahrscheinlich im Großen und Ganzen wird es schon gut sein. Nee, einer hat geschrieben, Stressless-Sessel. Und über das Wort bin ich fünfmal drüber gestolpert, weil ich gedacht habe, was will der? Aber er hat Stressless-Sessel. Und ein Kommentar drunter war, 50% S hat das Wort. Und dann habe ich nachgezählt und Stressless-Sessel hat 8 S und 8 andere Buchstaben. Sehr gut. Aber ich bin in Stressless-Sessel drin gesessen und habe gedacht, ja, die würde ich schon gern haben. So. Ja, aber ich weiß ja nicht. Irgendwann geht es dir, glaube ich, schon auf den Sack. Jetzt wisst ihr auch, was passiert. Scheiß Untersetzer, ja. Scheiß Kork-Untersetzer, ja. ich weiß nicht, ich glaube, so Stressless-Sessel sind ja auch meistens aus Leder oder Kunstleder und so und dann beppen die und im Sommer und irgendwann, nee, ich glaube nicht, dass das ist, was man braucht. Gibt es die nur mit Lederausführung? Weiß ich nicht. Ich glaube, die gibt es bestimmt auch aus Stoff, aber... Aber manchmal denke ich schon so jetzt, ich weiß nicht, ich habe angefangen beim PlayStation-Spielen mir so ein kleines Kissen unter die Hände zu legen, wo ich dann den Controller mit drauf ablege, weil ich dann denke, dann ist alles ein bisschen angenehmer und wenn ich dann noch so nach hinten sliden könnte und dann mein Kopf aber optimal gestützt ist, kann ich mir geil vorstellen irgendwie. Ja, aber ich wüsste auch nicht, wo ich den hinstellen soll, weil da, wo man optimal zieht, ist halt Sofa. Man kann jetzt das ganze Sofa wegstellen, um da so einen Sessel hinzustellen. Ja, so ein Sessel ist schon, boah. Der braucht auch Platz, der Kerl. Ja. Nee, ich glaube besser, wenn man sich das nicht kauft. Was ist deine Meinung zu Massagestühlen am Flughafen? Habe ich mich noch nie hingesetzt. Ja. Ist geil. Ja, ist schon geil. Ich hatte bis jetzt aber auch noch nie so viel Zeit, dass ich mich da... Ja, doch, vielleicht schon ab und zu. Aber dann waren wir, wo stehen die? Die stehen ja, bevor man durch den Security-Check geht, weil da wäre ja dann die potenziellen Massagestuhl-Kunden oder wie man die auch immer nennen will. Das sind ja mehr. Stimmt. Und beim anderen brauchst du ja ein Boarding-Ticket, damit du überhaupt reinkommst. Ja, aber es gibt ja nach dem Security-Check gibt es ja auch nochmal so einen Aufenthaltsbereich bei den meisten Flughäfen, nicht bei Stuttgart, also bei Stuttgart auch, aber Security-Check muss ja immer durch, um in diesen Bereich zu kommen von Duty-Free und sowas. Und gibt es da dann auch nochmal solche Sessel? Ja, klar, da gibt es solche Sessel. Ja, vielleicht habe ich es beim nächsten Mal. Ich muss auch, ich glaube, in 2 oder 3 Wochen wieder einen kleinen Ausflug nach Irland machen. Ja. Und vielleicht habe ich da mehr Zeit. Ja. Aber ich glaube es nicht, es ist so ein Chaos gerade. Und ich glaube, es sind auch immer noch so 5 Minuten oder so. Ja, aber das reicht, glaube ich, auch. Ja. Ich glaube, danach tut einem auch manche Sachen vielleicht ein bisschen weh sogar. Kann man einstellen, wie intensiv das sein soll? Stimmt. Stimmt, okay. Ja. Ich dachte, du bist der Massagesessel-Kornisseur hier. Nee, nee. Nee. Ihr willst was erzählen von deiner Reise, oder nicht? Ich darf nicht alles erzählen, weil die Sachen, die quasi mit der Arbeit zusammenhängen, darf ich natürlich nicht erzählen. Natürlich aber nicht. Das Gute war, dass wir ausnahmsweise nicht am Samstag arbeiten mussten oder durften. Also es wurde uns explizit verboten, da zu arbeiten. Eigentlich, damit man weit vorankommt, tut man da dann auch noch arbeiten, zumindest einen halben Tag oder halt ein paar Stunden. Und deswegen hatten wir da Zeit, ein bisschen die Insel zu erkunden und sind einfach mal an die Nordküste gefahren. Wir haben vorab mal in der Mittagspause geguckt, ja, was gibt's denn da so? Haben halt auf Google Maps das aufgemacht, haben so nacheinander, ich glaube, es gibt welche Sehenswürdigkeiten oder so. Es gibt ja oben so Buttons, wo man draufdrücken kann. Und dann haben wir die so nacheinander abgekrast. Dann bin ich an einem hängen geblieben. Es war einfach so ein Stein, der aus dem Wasser rausragt. Und die auf Irland haben die ganzen Klippen immer, die sehen ziemlich ähnlich aus. Die gehen immer meistens bis ganz nach vorne. Und bis dahin ist auch Wiese und dann auf einmal fängt die Klippe an, dann geht es einfach steil runter. Und manchmal geht es so steil und gerade runter, dass man denkt, das wäre irgendwie maschinell so gemacht worden. Also so am Fels entlang gesägt, was auch immer das für einen Vorteil bringen sollte. Aber ist, glaube ich, gar nicht. Ich glaube, das bricht manchmal einfach ab. Ja, und dann bleibt das so. In Dover auch so in England. Die haben ziemlich Ähnliches. Solche. Ja, das sind ja aber auch so Kalkstein, lass mich lügen, war glaube ich Kalk. Und die brechen tatsächlich richtig oft ab. Und dann auch Kerzen gerade. Ja. Aber die sehen ja auch krass aus. Da fährt man ja auch drauf zu, wenn man mit der Fähre darüber fährt. Ich weiß nicht, ob ihr das gemacht habt auf dem Gimmi damals. Nee. Aber wir haben eine Woche London oder England Ausflug gemacht. Und da fährst du mit der Fähre von Cairns in Frankreich los und gehst dann in Dover, glaube ich sogar, von Bord und dann fährst du auf diese Klippen zu, die sind ganz weiß wegen dem Kalk und das sieht schon mächtig aus, die sind glaub, boah, lass mich lügen, aber bestimmt 100 Meter hoch. Okay. Und dann fängt einfach so das Land an, das ist schon krass. Ich glaube, das sind dann keine Kalksteine, weil die waren alle schwarz. Ja, okay. Die waren nur weiß, weil an manchen Stellen ziemlich viele Tauben hingeschissen haben. Und dann sah das aus, wie wenn da so Zentimeterschichten an Taubenscheiße am Felsen dran klebt. Ja, auf jeden Fall zu einem Stein, da sind wir dann ein bisschen hängen geblieben, da waren ganz viele Bewertungen dran. Und dann habe ich gedacht, hey, das kenne ich doch und gucke mich dann in der Kantine um, wo wir Mittag gemacht haben und sehe dann einfach an der Wand, da waren 4 Bilder und 2 von den Bildern zeigen einfach genau dieses Ding. Und dann haben wir gesagt, da müssen wir hinfahren. Uns hieß auch noch Down Patrick's Head. wir haben meistens nicht genau gewusst, wie es heißt, haben immer St. Patrick's Head gesagt, aus, es war der Down Patrick's Head. und der war cool, ja. Ja, glaube ich. Ich habe es auch gesehen bei dir, glaube ich. Ich hatte es im WhatsApp-Status drin und die haben da, das haben sie wirklich maschinell gemacht. Die haben ein bisschen weiter innen von dieser, wie sagt man, von dieser Küsten, von diesem Küstenbereich, haben sie so ein Loch einfach in den Boden gegraben oder, keine Ahnung, rausgesägt, keine Ahnung. Und das hat dann eine Verbindung unten vorne zur Küste. Und dann wusste ich nicht genau, wieso man sowas machen sollte. Und zum Glück gab es da aber so an diesem Aussichtspunkt aus einer Glasscheibe dann davor, gab es eine Beschreibung und da stand halt dran, ich habe die ersten drei Sätze gelesen, dass man mit dieser Aktion, also mit diesem Loch, das man da geschaffen hat, die Gewalt der Natur demonstrieren will. Aha. Aber was es genau weiß, konnte ich nur vermuten, ich habe es nicht nachgelesen. Ich habe vermutet, dass wenn das Wasser, weil es ist auch manchmal in der Küste passiert, wenn das Wasser so ein bisschen rauer wird oder halt ein größerer Wellengang ist, dass es dann da reinpfeift und weil es dann gegen diese Steine innen drin trifft, schießt es so nach oben und dann kann man vorne stehen. Dann hat es so ein bisschen wie so ein Geysir, so ein Effekt, dass man das Wasser einfach in die hohe Höhe schnellen sieht. Aber vielleicht ist es auch nicht so und ich hätte einfach weiterlesen müssen, was es mit Down Patrick's Head auf sich hat. Vielleicht sollten die das Wasser mal filmen und in das Formel-1-Cockpit integrieren. Jetzt check ich nicht. Dass das möglichst echt aussieht. Ja. Ach so. Ach so, jetzt. Ja. Ich habe mir gedacht, das sieht bestimmt cool aus, da mit einer Drohne durchzufliegen. Und tatsächlich, als wir gehen wollten, ist jemand mit einer Drohne gekommen, mit so einer Standarddrohne, sage ich jetzt mal, die da nicht so crazy durchfliegen kann. Aber er ist erstmal direkt dahin gegangen, wo diese Höhle dann reingeht zu diesem Loch. Und hat aber erstmal so ein Selfie-Ding gemacht. Also er stand mit seiner Freundin dann dran und hat sich von der Drohne von weiter außen fotografieren lassen. Okay. Weil das hat wirklich die Bilder, die ich gemacht habe, sehen okay aus, aber gerade die Bilder, die dann in der Kantine auch an der Wand hingen, waren alle vom Meer aus gemacht worden, weil von da aus sieht das Ding halt nochmal ein bisschen mächtiger, brachialer aus. Ja, stelle ich mir cool vor, glaube ich. Nicer Point. Ja. Was gab es sonst noch? Wir sind noch ein bisschen weitergefahren, da kamen noch ein paar andere coole Orte. Auch richtig schöne Strände haben sie da, habe ich auch nicht mitgerechnet. Ich habe gedacht, die haben da halt so Steinstrände oder so, aber die haben ja meterweite Sandstrände. Ich wollte gerade fragen, Sand oder Stein, aber... Richtig viel Sand. Dadurch, dass es da ja dann auch, das ist das Meer, dass es da Ebbe und Flut hat, sind die auch, je nachdem wann man da ist, so richtig weit reingezogen. Ich war auch einmal baden bei 14,5 Grad oder so stand dran. Ich weiß nicht, ob das aktuell war. Hat sich auf jeden Fall so kalt angefühlt. Ah, Wassertemperatur, okay. Und draußen so? Und draußen war es auch, da ich das bedeckt war. Wenn die Sonne da war, also immer wieder mal war es da, war ziemlich bewölkt. Hat es, glaube ich, zum Teil 25 Grad oder 26 Grad gehabt. Aber gefühlt war es da eher so bei 20, 22 oder sowas. Und halt auch ein bisschen windig. Wir sind trotzdem schnell rein, haben gesagt, wir gehen eine Runde schwimmen. Mein Kollege hat mich ein bisschen gedrängt. Er hat gesagt, komm, wir schwimmen da hinten zu dem Boot. Ich habe gesagt, du spinnst doch, ich schwimme jetzt mal. Wenn ich keinen Bock mehr habe, drehe ich um. Und dann wirklich so ab der Hälfte, also wenn man so reingegangen ist, war es ein bisschen fies, da waren Wellen. Und wenn es was halt kalt ist, hat mal dieses Ding, irgendwann mal muss man ja ganz rein. Sonst ist es unangenehm. Aber wenn die Welle kommt, überrascht die einen manchmal, weil man denkt, ja, jetzt laufe ich noch ein ganz kleines Wissler und gehe dann rein und dann kommt halt die Welle und dann muss man halt da, wo die Welle kommt. Und dann fängt es also an, ein bisschen so zu kribbeln und zieht sich dann von unten nach ganz oben den Körper durch und irgendwann schwimmt man und dann merkt man es gar nicht mehr. Dann so ist es quasi angenehm warm. So ein bisschen wie im Schwimmerbecken, da ist ja auch am Anfang kalt, weil es generell im halben Bad ja warm ist. Drumherum die Lufttemperatur, aber in dem Becken kommt es einem kalt vor, aber sobald man losschwimmt, ist es eigentlich ganz angenehm. Akklimatisiert sozusagen. Genau. Und dann waren wir auf jeden Fall so ungefähr bei der Hälfte von der Distanz, ich kann es gar nicht abschätzen, wie lange wir da dann schon im Wasser waren, habe ich gesagt, nee, jetzt lass mal lieber umdrehen, jetzt reicht es mir so. Ich wollte eigentlich auch eh gar nicht so weit schwimmen, aber bin dann schon so drüber raus, weil er dann immer das so aus Joke gesagt hat. Ich glaube, er hat es auch ernst gemeint. Es war ein bisschen schwierig an der Stelle. Und dann sind wir zurückgeschwommen und haben wir gemerkt, ja, wieso ging es eigentlich raus so leicht? Wenn es rein zuss, die Welle drückt einen natürlich, die ans Ufer gedrückt einen ein bisschen vor, aber das, was danach kommt, zieht einen so rein. Ich habe das noch nie im Meer, entweder bin ich noch nie so weit rausgeschwommen oder ich habe es einfach noch nie so stark miterlebt. Das hat einen richtig weit wieder rausgezogen. Oder das Gefühl, du hast gefühlt in der Situation, wo quasi nach der Welle, ich weiß gar nicht, was es dann ist, was einen richtig zurückzieht, da hat man das Gefühl, man steht einfach an der Stelle. Und du meinst immer jetzt beim Rausschwimmen? Beim wieder zurück. Beim wieder zurückschwimmen. Ja, wenn die Welle dann kommt und die Welle treibt dich schon mit, musst du schon mitschwimmen. Mhm. Und dann da danach, wenn die Welle an dir vorbei ist oder über dir drüber oder wie groß da die Wellen immer sind, da danach zieht es dich immer wieder richtig zurück. Aber so richtig krass, ich habe es noch nie erlebt. Das ist krank. Dann willst du ja diesen Push von der Welle mitnutzen, also gibst du Gas. Ja. Und dann willst du ja auch, wenn das danach kommt, nicht stehen bleiben, also gibst du auch Gas. Das heißt, du musst nur chillen, wenn die dich wieder zurückzieht. Du musst nur Gas geben, wenn die Welle kommt. Aber ich will ja auch nicht wieder rückwärts schwimmen. Ja, du gehst ja nicht wieder rückwärts. Du musst nur wenn du eine gute Welle hast, dann kommst du locker auf 5 Meter weit mit einer Welle. Nee, so war das ganz sicher dann nicht. Ja, okay, da vielleicht nicht. Aber ich war in Australien mit meinem Kumpel und Family und so. Und da waren wir am Bondi Beach. Kennt man ja vielleicht auch. Ist ja auch so eine Sehenswürdigkeit. Ist der bekannteste Strand Australiens. Okay, so. Und da gab es auch so richtig kranke Wellen. Also die waren ohne Witz, die waren 2 bis 3 Meter hoch. Und wir sind halt so, ja, geht man schon mal rein und dann macht man so Spaß in den Wellen und lässt sich so von den Wellen treiben und dann überschlägt die Welle dich ja so krass. Und das macht schon Spaß, aber ich auch fucking anstrengend, weil du musst dich halt die ganze Zeit über Wasser halten und wenn du dann da wieder rauskommen willst, das ist hart, weil die Welle, du musst schon mit der Welle mitkommen, aber dann danach nicht untergehen, weil die überschlägt sich ja irgendwann über deinem Kopf und dann musst du halt auch wieder hochkommen. Ist mega anstrengend, aber macht auch mega Laune. Okay, und, so, ich war ein bisschen am Verzweifeln, weil ich dachte, weil ich habe erst schon so gedacht, ja okay, wenn wir jetzt so weit rausgeschwommen sind, wenn wir jetzt von da wieder mit der gleichen Anstrengung zurückschwimmen, dann passt es für mich so. Und dann war es halt die Anstrengung mindestens doppelt so hoch, würde ich mal behaupten. Und dann war es schon zäh, da wieder rauszukommen. Ich glaube, es ist einfach viel zu weit reingeschwommen. Ja, naja. Die Leute sagen ja auch, das sei gefährlich, so weit rauszuschwimmen, genau wegen dem Grund. Wir waren auch die Einzigen da draußen. Vielleicht hätte uns das auch ein bisschen zu denken geben können. Aber mein Kollege war einfach zu krank motiviert zu schwimmen. Der ist generell jemand, der oder ist Wasser gleich Schuhe ausziehen und rein und keine Ahnung. Okay. Ja, das war meine Schwimmerfahrung auf Irland. Cool. Was aber eine coole Erfahrung war auf Irland, war das ganze Abendleben da, weil, also wir hatten Glück, wir haben eine ziemlich gute oder eine ziemlich gute 1,5 Wochen da verwischt mit sehr wenig Regen. Wir hatten, glaube ich, einen Tag Regen, wo es so fast durchgängig geregnet hat. Ansonsten war es so mal ein paar Tröpfle, mal ein bisschen Sprühregen und so, aber keine 10 Minuten oder so, dann war es wieder vorbei. Also auch ungewöhnlich, haben uns die Leute da gesagt oder haben uns sagen lassen, weil bis jetzt kenne ich halt Irland nur so. Und deswegen, oder normalerweise, wenn es regnet, gehen ja die Leute dann eher rein, bleiben nicht draußen. Und bei denen ist ja so, die verbringen abends einfach die Zeit im Pub und trinken da miteinander. Und das war schon interessant mitzuerleben, so unter der Woche jeden Abend so in so einen Pub zu gehen und fast immer die gleichen Leute zu sehen. Konnte ich mir gar nicht vorstellen, dass es so, du merkst genau, das sind ganz andere Menschen. In Deutschland würde das gar nicht funktionieren irgendwie. Da wirst du krumm angeschaut, wenn du jeden Abend ins Vereinsheim gehst und dir 3 Bier reinstellst. Genau, und die Leute, die das in Deutschland machen würden, die würden ja, keine Ahnung, die würden halt auch dementsprechend aussehen, würde ich mal behaupten. Aber da war, keine Ahnung, von jung bis alt alles dabei, je nachdem, was es für ein Pub war. Hat man auch gemerkt, das ist eher der für Jüngere und keine Ahnung, auch selbst von der Musik oder sowas hat man es nicht gemerkt. Die haben auch sich ziemlich viel Mühe gegeben, immer viel Live-Musik. Also ich glaube, es gab in unserer Stammpub, wo wir uns so ein bisschen am wohlsten gefühlt haben, obwohl es, glaube ich, sogar der kleinste war. Vielleicht auch deswegen haben wir uns am wohlsten gefühlt. Da war bis auf einen Abend, glaube ich, jeden Abend Live-Musik einfach. Ja, nice. War mega nice. Also die geben sich da auch richtig Mühe, die Leute zu unterhalten. Hat mir gut gefallen. Wie viel war der eigentlich? Zu zweit waren wir nur. Ah, nur? Ja, das andere Aufbauteam war quasi fertig. Also die Elektriker sind alle schon die Woche davor heimgeflogen. Ah, okay. Und nur ein Mechaniker ist da geblieben. Und mit dem habe ich das dann vollends alles gemacht. Okay, krass. Jo. Ja, was auch cool ist an den Bars, ist eigentlich, dass du reingehst und gehst an Dresen hin, also ist so eine Art Selbstbedienung dann. Wobei es auch in manchen Lokalitäten haben sie das auch gebracht, vor allem wenn du dann zum Essen hingehst. Also auch manche Pubs, das heißt nicht, dass es da nur Trinken gibt, da gibt es auch Essen und davon auch ziemlich gut. Ja, meistens viel. Ziemlich gut, ja. Ich war auch letztes Jahr in England und die haben auch geiles Essen auch teilweise, ja. Ich konnte mir erst gar nicht vorstellen, was typisch irisch ist oder was man da generell so zum Essen kriegt. Ja. Aber war eigentlich meistens so Burger oder Steaks oder Fisch, ganz viel Fisch. Mhm. War generell in dem Ort auch so ein Riesending mit dem Fisch, der war an jeder zweiten Hauswand, nee, das ist übertrieben. Aber es war, man hat schon gemerkt, dass das so ein Ding ist da, dieses Fisch. Da war durch den Ort ging ein großer Fluss, ein richtig großer Fluss. Und da standen immer solche Angler drin mit so einer Hose so komplett drin und haben ihre Angeln da rausgeworfen. Anscheinend okay. Geht da was. Alles klar. Genau, was ich eigentlich angefangen habe zu sagen, war, dass du in die Pubs reingehst, an diese Theke, sagst, was du trinken willst und dann bezahlst du direkt und du kannst mit der Karte bezahlen. Also das ist mittlerweile bei uns auch zum Teil gängig, aber bei denen ist es quasi so Standard, du zahlst eigentlich alles mit Karte und dadurch, dass du es direkt bezahlt hast, kannst du auch, wenn es leer ist, einfach in den nächsten Pub gehen und dann ziehst du halt ganz viel und da, wo es dir am besten gefällt, bleibst du halt einfach sitzen. Ja. Und da kommst du richtig gut rum, das hat mir auch echt gut gefallen. Gab es auch so ein Trinkgeld-Ding, wo nee. Das so... Ah, schade. Ich hab's gegoogelt. Oder was meinst du, ein Tippglas? Nee, also nee. Wo wir, ich und der Benny damals in London waren, gab es in unserer Stammkneipe, wo wir jeden Abend noch schon 1 bis 10 Bier getrunken haben, gab es noch so ein Ding für Kartenzahlung. Da hältst du einfach dein Handy drauf oder deine Karte und dann tut's automatisch 2 Pfund Trinkgeld geben. Ah, okay. Das ist nice. Habe ich nicht gesehen. Ja, das ist einfach so Tipp und dann 2 Pfundzeichen und dann hältst du einfach dein Handy hin und dann machst du Bing und dann war's das. Und wenn du 5-mal hinhältst, machst du 5-mal Tipp. Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich. Ich habe mir das vorher durchgelesen, weil das ist, glaube ich, bei uns anders wie bei anderen, dass in den Ländern oder zumindest in Irland war es so, dass da das Trinkgeld und sonstige... Ich weiß nicht, in Italien zahlt man ja manchmal das Gedeck und so. Ja. Muss man, das ist da ja eine Aussage. Aber Trinkgeld ist auf jeden Fall in den Preis inkludiert. Generell sind die Preise da ein bisschen höher und dann ist es wahrscheinlich auch ein bisschen besser geregelt. Also ich glaube, die verdienen jetzt auch nicht übertrieben viel dadurch, aber du musst dir keine Gedanken machen. Du musst nicht rumrechnen, wenn die Rechnung kommt, sagst du, ja, okay, so, weil da kostet zum Beispiel das Guinness, was hat es kostet? Wir haben immer abwechselnd, jeder zahlt halt immer die Runde so und dann war es immer 9,40 Euro für 2 Guinness. Ja. Aber 2 Pints of Guinness, was ja auch eine ganz komische Einheit ist. Und dann hättest du ja theoretisch dir überlegen müssen, ja, tust du es aufrunden, machst schon eine runde Zahl draus, machst 10 draus, aber musst halt nicht machen. Du hüpfst dein Handy hin oder deine Karte, ich habe alles mit dem Handy gezahlt und es geht auch super fix. Ja, ist mega. Hat mir gut gefallen. Also ich bin keiner, der am Bargeld hinterher weint, dass das so langsam ausstirbt. Es gibt natürlich Situationen, wo es geil ist. Also wenn man, keine Ahnung, Gebrauchtwagen kauft oder so, ist Bargeld halt ganz cool, weil man nie weiß, wie man das sonst gescheit handeln soll. Aber es ist halt einfach wahrscheinlich noch nicht bei allen so angekommen, gerade in solchen Situationen. Deswegen, ich denke, man kann auch 10.000 Euro auf PayPal Friends überweisen, ich glaube, das ist gar kein Problem, ja. Aber man macht es halt nicht, weil man denkt, ja, nachher passt irgendwas nicht oder ich schicke es an den falschen Namen oder sowas, dann ist das Geld weg. Da weiß man, wenn man das Geld in der Hand hat und gibt es jemanden, dann passt es schon besser. Ja, ich bin da deiner Meinung. Kontaktlos. Kontaktlos ist die Zukunft. Ja, finde ich auch gut. Gut. Habe ich noch was Wichtiges erlebt? Ja, da war dieses Festival auch so. Wir waren in der Zeit, wo das Wetter gut war und einfach ein Festival war. Es ist Salmon-Festival, also Salmon ist auch ein Fisch. Ich habe es gar nicht geguckt, was es für ein Fisch ist. Salmon ist, ich weiß es. Ich weiß es doch nicht. Da war auf jeden Fall, ich glaube, das ging 1,5 Wochen. Wir haben uns dieses Programm durchgeguckt und haben irgendwie gedacht, ja, das klingt alles nach so Kinderprogrammsachen. Wir haben die meiste Zeit auch gearbeitet, deswegen haben wir ganz viel auch verpasst. Da gab es anscheinend einen Tag, wo sie schon ab mittags, da haben sie auch die ganze Innenstadt gesperrt und haben sich alle so angezogen wie vor 100 Jahren oder so, keine Ahnung. Also es sind so, das wäre, glaube ich, schon cool gewesen. Also da habe ich auf der Webseite so ein paar Bilder angeguckt, das sah schon interessant aus, aber das haben wir komplett verpasst, bis wir von der Arbeit am Hotel waren wieder, war das schon vorbei. Man hat nur noch so ein bisschen in der Straße so ein paar Strohhäufchen gesehen. Also die hatten auch, glaube ich, viele Tiere und so am Start. Die sah so aus, wie wenn da auch die ganzen Handwerkberufe so ein bisschen demonstriert worden sind. Und halt auch gerade für Kinder, dass die so vielleicht was lernen oder sich mal irgendwie so... Wie so ein Mittelaltermarkt, so ein bisschen, nicht so ja. alt. So, ich weiß nicht, ob es so war, aber ich glaube, laut den Bildern war es so. Was cool war, war dann am Wochenende, dass es da, haben sie eine riesen Bühne auf der anderen Seite von dem Fluss aufgebaut. Das war eigentlich cool, weil dann konnte man komplett auf der anderen Seite das sich angucken. Man war zwar weit weg, die hatten extra noch zwei große Leinwände und eine große Beschallungsanlage. Leinwände, also Bild war top, aber Sound war scheiße. Keine Ahnung, wo es da dran gelegen hat. War ein bisschen schade. Und liedtechnisch waren das auch lauter so Musical-Dinger. Da habe ich auch irgendwann, ist mir das richtig auf die Eier gegangen. Mm. Und wir hatten irgendwann, wir wussten, es kommt ein Feuerwerk. Auf das haben wir hin. Wir haben gesagt, wir gehen zum Feuerwerk und dann gehen wir wieder in irgendeine Disco oder irgendeinen Pub rein. Hatten das dann leer und haben halt nicht gewusst, wann geht es jetzt los. Und haben immer so gedacht, ja, jetzt warten wir noch 15 Minuten und noch 15 Minuten. Und irgendwann hatten wir echt richtig Durst und sind dann, glaube ich, eine Stunde lang ohne Getränk verharrt. Also wir hatten eine Stunde lang schon unser Becherle leer. Und dann gab es erst Feuerwerk und da hatten wir auch richtig Durst danach. Und dann war halt das Problem, dass dann ja alle Leute, dann ist ja vorbei und dann gehen alle Leute irgendwo hin. Und ja, da dann was zu trinken zu bekommen, war auch richtig stressig. Deswegen, da hätten wir vielleicht vorher fragen sollen einfach, wann es losgeht. Weil ich glaube, die Leute von da wissen es. Ja, das bestimmt. Ist wahrscheinlich immer das Gleiche gewesen. Was ich komisch fand, war, dass die keine solche Ständle hatten. Weil bei uns ist ja auf dem Straßenfest oder was für ein Fest, da immer schon jeder zweite Stand irgendwas mit Trinken oder Essen. Ja. Essen gab es aber auch meistens nur so Süßkram. Aber die hatten keinen einzigen Bierstand, deswegen musste man immer das aus einem Pub holen. Und da ist halt ein Pub ist halt nicht unbedingt designt, dass da so ein richtiger Durchlauf an Leute ist und die kurz abgefespert werden, die paar hundert Leute, die sich da dann in den Straßen gesammelt haben. Das fand ich schade, weil das hätten sie einem auch leichter machen können. Klingt irgendwie anstrengend. Klingt richtig anstrengend. War es auch. Ich habe auch gefragt dann den Kunden, ob die das nicht einfach auf der Straße verkaufen dürfen, aber das ist wirklich anscheinend so ein Ding mit Alkohol und auf der Straße verkaufen, da sind die irgendwie ein bisschen rückständig, weil im Endeffekt hat es ja trotzdem jeder auf der Straße getrunken. Was, ja, klar. Was verhinderst du da damit, dass du das nicht verkaufst dort? Naja. Schwierig. Lassen Sie sich, glaube ich, ein bisschen Geld entgehen an der Stelle. Ja. Weil da hätten bestimmt doppelt so viele Leute was getrunken. Ich meine, die Pubs, die direkt da waren, die haben sich gefreut, weil die haben den Umsatz. Ja, aber die könnten doch auch einfach ein Fenster aufmachen und daraus verkaufen. Das hätten sie echt machen können. Ja. Aber da ist wahrscheinlich dann trotzdem noch zu eng da drin oder der Zapfhahn zu langsam, keine Ahnung. Ich meine, Lieblingstier. Der Zapfhahn. Ja. Ist ja nicht auch ein Lied? Ja, geht's. Wie heißt es? Mein Lieblingstier ist der Zapfhahn. Ach so. Ich hab's gar nicht gecheckt. Ja. Wenn wir gerade bei Tieren sind, Salmon ist Lachs. Salmon ist Lachs, ja. So nämlich. Ja, die haben uns auch erzählt, dass scheinbar sich nachts manchmal da ein paar Jungs rumtummeln und illegalerweise mit großen Netzen die Fische sammeln. Und die dann ganz billig verkaufen. Und das ist nicht so gern gesehen, weil man eigentlich eine Lizenz braucht und nicht mit Netzen angeln darf und so weiter. Aber ich glaube, die machen da auch richtig, richtig Patte mit. Ja, ich glaube, so frischer Fisch geht immer gut. Ja, vor allem, wenn du den direkt, du weißt, der ist da aus dem Fluss raus und der drückt den dir in die Hand so. Ja. Wie frisch willst du den Fisch noch haben? Ja. Ist geil. Ja, ich bin mittlerweile auch ein bisschen auf den Guinness-Geschmack gekommen. Ich wusste, dass ich es nicht so geil finde. Zumindest am Anfang, weil ich habe es bis jetzt hier immer aus Dosen oder Flaschen getrunken, aber so gezapft aus dem Hahn, innen, schönes Guinness-Glas rein, das macht es halt aus. Wenn man da so beobachtet, wie sich das so absetzt. Das sieht so geil aus. Aber findest du nicht, oder glaubst du nicht, dass das einfach nur die Situation geil macht? Glaubst du, wenn du jetzt hier aus dem Pint ein Guinness trinkst, ich glaube, das schmeckt 10-mal schlechter. Es sind einfach nur die Situation, du bist woanders und machst neue Sachen und lernst neue Dinge kennen und dann trinkst du auch ein neues Bier oder eine neue Art und Weise, das Bier zu trinken. Müsste man ausprobieren. Ja. Aber ich glaube, du kriegst es hier nicht so. Also die Situation gibt es halt nicht. Das kannst du gern ohne mich ausprobieren. Aber ich muss sagen, man kann das wirklich gut trinken. Also ich finde, bei manchen Biersorten, so wie Pilz oder Hefe, wenn ich da so mehr als zwei hintereinander trinke, dann merkt man, dass es so zäher wird. Auch wenn es jetzt keine Ahnung, nicht so die über die getrieben großen Mengen wäre, wenn es jetzt so kleinere Biere sind oder sowas, da hat man dann mehr Lust, ein bisschen durchzuvariieren. Beim Hellen ist vielleicht nicht so, da kann man eins nach dem anderen trinken. Ja. Aber denen geht es mir auf jeden Fall so und bei Guinness geht es mir nicht so. Da kannst du auch echt eins nach dem anderen trinken. Und der Vorteil ist, du musst nicht rülpsen. Man muss von Guinness nicht rülpsen. Ja, okay. Wenn man denkt, man muss rülpsen, dann muss man aufpassen, weil dann, ja, dann wird's schwierig. Kommt vielleicht Material mit. Aber das war auch super interessant da irgendwie. Kein Guinness, Freund. Nee, das macht mich gar nicht an. Ist nicht in der Guinness-Dose so eine Kugel drin? Ja, habe ich auch gehört. Was hat die für einen Zweck? Dass anscheinend der Schaum so schaumig wird. Okay. Der schaumige Schaum ist wirklich schaumig. Glaubst du, die Guinness-Dose ist genau um den Kugelvolumen größer? Müsste eigentlich. Ja, ich würde mich beschweren. Ja. Oder vielleicht mal oder sagen die sie, sind einfach 490 Milliliter drin. Genau, die verdrängt das, was dann zum halben Liter fehlt und dann hat man trotzdem das gleiche Dosenformat, damit man sauber alles stapeln und produzieren kann, aber scheint eine Kugel drin. Mhm. Ja, aber ich glaube, das ist nichts. Aus der Dose, keine Ahnung. Vielleicht probiere ich es aus, aber vielleicht will ich es auch nicht ausprobieren. Reicht auch, wenn man das so da hat, weil dann ist, wie du sagst, eigentlich was Besonderes. Ja, ich glaube auch. Wenn man sich alles so holt, dass man es immer hat, sind manche Sachen wirklich scheiße. So. Ja. Ich stelle es mir cool vor, jeden Tag Guinness zu trinken, weil ich war in Irland und fand es geil. Ja, ist halt höchstwahrscheinlich dann nicht. Nee, ist auch nicht. Vor allem, wenn man der Einzige ist, der es trinkt, weil es alle anderen scheiße finden, ja. Dann ist es auch nicht mehr so geil. Ja, ich kenne da jemanden, der auch gern Guinness trinkt. Ich kenne auch jemanden. Vielleicht will ich ja mit dem ein bisschen Guinness trinken. Ja, vielleicht mache ich das. Vielleicht hat er am Wochenende noch nichts vor. Ja, alles klar. Sonntags morgens. Ich hätte noch eine Frage, die habe ich schon ganz lange auf meinem Zettel. Mhm. Und zwar, die Überschrift heißt Tankdeckelgate. So, wenn du jetzt tanken fährst und auf deinem Tankemblem, auf deiner Tankanzeige ist ja hoffentlich ein Pfeil, auf welcher Seite dein Tankdeckel ist. Nee. Okay. Stell dir vor, da wäre ein Pfeil, ja. Der anzeigen würde, auf welcher Seite dein Tankdeckel ist. Und du fährst dahin und keine Zapfsäule auf deiner Seite ist frei. Was ja. machst du? Entweder versuche ich rückwärts da dran zu fahren, weil dann ist er wieder auf der richtigen Seite. Mhm. Oder ich ziehe den Dinger einfach bis zum Anschlag raus. Also da musst du natürlich auch nah ran parken an die Zapfsäule und dann mache ich das einfach. Dadurch, dass mein Auto so ein Stufenwerk hat, geht es eigentlich auch ganz gut. Ja, und ist das nicht voll das Technik-Fail, dass man den gerade so einmal rumbekommt. Eigentlich bräuchte man so wie bei so Waschanlagen oben so einen Arm, der sich so mitschwenkt, ja. Oder wie bei der Formel 1. Ich sag, das ist nicht ganz durchdacht, das Tanken. Ich sag, da könnte man noch ein bisschen dran arbeiten. Ob wenn jetzt der zum Beispiel der Tankdeckel nicht seitlich wäre, sondern eher neben der Stoßstange hinten, klar, das hat Unfallgründe, warum der wahrscheinlich seitlich ist, weil sonst wäre ja dein Zulauf zum Tank wahrscheinlich ein bisschen kaputt, aber ja, ich glaube, da könnte man noch dran arbeiten. Ich glaube, da wird man immer dran arbeiten. Nee, das ist schade. Warum macht man es nicht einfach so, dass alle rückwärts ranfahren und die Zapfsäulen sind wie Parkplätze, dass du vorwärts einparken musst. Ja, das wäre echt gut. Also nicht vorwärts, sondern einfach rückwärts einparken und dann hat jeder so sein Zapfding und kann vorwärts wieder rausfahren. Oder man hat es vorwärts oder also vorne oder hinten dran und dann macht es aber auch nichts aus. Nee. Solange es mittig ist und man die Zapfsäulen, die kann man sogar richtig eng dann aneinander machen. Ja. Das wäre ein Heidenspaß. Ja, ich sag. Irgendjemand hat es sich halt anders überlegt und sagt, dann ist es so. Ja, komm, machen wir das seitlich. Du und kannst machen wir, wenn der Tankdeckel. Oder zwei Tankdeckel. Ich glaube, das wäre Quatsch. Obwohl, vielleicht wäre das noch das Schlauere. Ja. Einfach auf beiden Seiten einen Tankdeckel hin und dann kannst du sogar, wenn beide Seiten frei sind, kannst du dich mitten reinstellen und gleichzeitig befüllen und bist richtig schnell. Kannst du gleich losfahren. Ja. Große Tankdeckel. Geld. Wir decken auf. Ja. Ja, die E-Autos haben das eigentlich meistens. Ah, nee, auch nicht alle. Die haben es vorne. Aber meine auch nicht alle. Autos hat aber vorne. Aber nicht alle. Ich glaube, ich habe auch schon welche gesehen, die das seitlich wieder haben. Ja, aber seitlich vorne haben die meisten. Nee, vorne unterm Logo, wenn sie es vorne haben, oder? Ja, es gibt aber auch seitlich vorne. Welches? Ich glaube, der BMW, der hohe. Seitlich? Mhm. Ah, dann ist ja das Auto asymmetrisch. Aber ist es so versteckt dann irgendwo drunter? Nö. Muss ich mir mal angucken. Da steht ganz groß Tankdeckel drauf. Hier Strom reinmachen, ja, bitte. Danke. Ja, das ist so ein Ding. Tanken. Tanken. Und E-Autos revolutionieren es. Du kannst vorwärts ranfahren, hast so einen ganz kurzen Kabel, ich wollte fast Schlauch sagen, und steckst einfach ein. Aber sind die nicht auch wieder seitlich angebracht, dass man quasi parkt und seitlich vom Auto ist diese Ladestation? Ja, nee, ich glaube nicht. Okay. Wo ist es beim Tesla? Weiß ich nicht. Aber ich glaube, ich habe es so richtig gefährliches Auto halt wissen, wo eigentlich niemand was bringt, wenn wir irgendwas falsch sagen und dann sich nur Leute darüber aufregen, dass wir keine Ahnung haben. Ja, aber wir sind doch auch der Podcast der Halbwahrheiten, ne? Echt? Okay, ab jetzt. Oder vielleicht schon von Anfang an, aber jetzt zumindest offiziell. Ja, Tesla, ey. Ich wollte es letztes Mal schon ansprechen, weil da war das noch brandneu, aber da hat man so viel zu reden und jetzt sind wir eigentlich auch schon am Ende. Aber ich glaube, wenn ich es jetzt nicht sage, sage ich es gar nicht mehr. Soll ich es noch kurz? Ja, ja, drop it. Genau, ist dir aufgefallen, beziehungsweise wahrscheinlich ist dir aufgefallen, weil es mittlerweile schon 3 Wochen her ist, dass jetzt WhatsApp so eine Reaktionsfunktion hat. Ja, mega geil. Die war geil, gell? Die ist geil, ja. Sehr gut. Ist wie in Teams. Die gab es davor auch schon auf iMessage und ich glaube auch so ziemlich genau die gleichen, also jetzt ist ja mit so Emojis gelöst, dass man 4 oder 5 oder 6 oder 7, keine Ahnung, die am wahrscheinlich meisten passenden Emoji sich ausgesucht hat. Bei Apple sind es, glaube ich, da noch so Sachen wie, anstatt einem Tränenlach-Smiley steht halt Haha dran und dann gibt es noch ein Ausrufezeichen und ein Fragezeichen. Ich weiß gar nicht, was es da jetzt alles gibt. Aber ich finde, das war wichtig, das hat gefehlt. Das war auch das, wo ich, wenn ich jetzt gesagt hätte, wieso finde ich iMessage cooler als WhatsApp, hätte ich gesagt, das da, nur das. Da, iMessage hat einen ganz anderen Schnickschnack, aber der ist wirklich scheiße, aber das fand ich wichtig. Und ich finde es auch vor allem, ich habe ein sehr gutes Beispiel, wo es super wichtig ist. Und da wäre es auch cool, wenn das alles so ein bisschen machen würden. Das würde die Welt besser machen, würde ich mal behaupten. Und zwar die Situation, jemand hat Geburtstag und einer fängt an, in der WhatsApp-Gruppe zu gratulieren. Nee, warte. Doch, nee. Was jetzt? Scheiße. Ich habe gedacht, das ist die Situation, wo das sinnvoll ist. Ja, wenn jemand irgendwas macht und in der Gruppe und sagt, ja, da ist das und das, da könnt ihr es euch runterladen, keine Ahnung, irgendwas. Und dann, bevor jeder quasi jetzt Danke reinschreibt, kann man einfach diese Danke-Hände machen, die so auch ein bisschen wie Beten aussehen, aber nicht gefaltet sind, es einfach die flachen Hand aufeinander. Das ist übrigens Danke, weiß glaube auch nicht jeder. Die kann man einfach machen und dann wird der ganze Chat nicht voll gespammt. Und wenn es dann um was geht, wo es weitergeht, schreibt nicht zwischen rein wieder einer Danke, sondern kann einfach da auf das reagieren mit dem Emoji und dann kommt da unten eine 2 oder eine 3 oder eine 4. Das revolutioniert so einiges, wenn jetzt einer sagt, hey, heute Abend Bierchen bei mir, dann kann einfach jeder da einen Daumen hoch rein antworten und dann sieht man auch direkt, wie viele Leute es sind, weil es wird ja auch gezählt, ist genial. Man könnte auch reinschreiben, was wollt ihr essen und dann machst du Döner, Pizza, irgendwas. Und dann könnten die Leute das, dann kannst du wie so ein Vote benutzen. Da gibt es noch unzählige Möglichkeiten. Jetzt habe ich schon angefangen mit dem Geburtstagsding. Das hat dann nichts mit dem zu tun. Ich habe das gerade im Kopf irgendwie miteinander verbunden. Und zwar sollte man niemals in einer Gruppe jemanden gratulieren. Weil das ist vielleicht cool, dass andere merken, oh, der hat Geburtstag, dann gratuliere ich dem auch. Aber dann fängt er ja an, wenn er weiß ja nicht, gratuliert ihm jetzt die ganze Gruppe oder gratulieren ihm halt 3 Leute. Und dann schreibt er vielleicht nach dem 2. oder 3. Danke rein. Und was ist dann? Dann schreibt der 4. Und dann muss er ja wieder Danke schreiben. Mhm. Und das ist halt, genau. Und er könnte quasi, jetzt hat doch was damit zu tun, er kann quasi dieses Danke-Reply-Ding einfach auf alle Geburtstagswünsche machen. Und dann ist es nicht so ein Unterbrechen und Abschließen von dem Geburtstagswunsch, sondern würde es weitergehen. Aber trotzdem, lasst es, Leute, das ist richtig lästig. Ja, das ist ganz arg schlimm. Bei uns in der Fußballgruppe ganz arg schlimm, weil da sind ja, ich glaube, 80 Leute drin. Und wenn einer Geburtstag hat, schreibt einer los und dann 30 Leute gratulieren. Richtig nervig. Ich weiß nicht. Ich denke, die Leute, die es auf dem Schirm haben, weil sie sich irgendwie eingetragen haben und dann gratulieren und es privat machen, das ist doch 10.000 Mal cooler, wie in einer Gruppe, wo dann ganz viele Leute, die es theoretisch gar nicht wüssten und es halt machen, weil das halt fast wie so ein Gruppenzwang ist. Ja. dann ist, bringt es einem noch gar nichts. Ja, ich gratuliere auch gar nicht, wenn da jemand Geburtstag hat, dem ich so auch nicht gratulieren würde. Schreibst dann aber auch, dass du ihm nicht gratulierst? Nö. Ja, ja, nee, lasst es, Leute, das ist nicht gut. Nee, und wenn es doch passiert, weil nicht jeder den Podcast hört und nicht jeder vielleicht weiß, dass sich das, dass es nicht so cool ist, dann, und ihr seid derjenige, der gratuliert wird, dann macht wenigstens das mit diesem, wie heißt das eigentlich? Ich habe Quick Reply geschrieben, aber ich glaube auf Apple heißt Tapback oder sowas. Ja, irgendwie sowas. Schnellantwort oder sowas. Schnellantwort. Ja. Macht es auf jeden Fall, das ist gut. Ja. Die sind super. Macht Spaß. Gut, haben wir das auch abgefasst. Das auch. Das ist der Podcast ohne Kategorien. Heute einmal ohne. Zum Glück haben wir aufs Intro gedrückt. Und hätten wir das noch vergessen, dann wäre es eine sehr trockene Folge. Hätten wir jetzt schon das Intro ballern können. Ne? Hätten wir müssen, ja. Und dann begrüßen und direkt wieder. Ja. Wieder einmal abrappen. Ja, gut. Also gut. Haben wir es wieder mal. Ja, haben wir es geschafft. Hast du noch was? Ich hätte noch was, ja. Ich hätte noch eine Empfehlung. Das wäre eine Kategorie gewesen, aber ich würde sagen, heute ist ohne Kategorien. Weg. Vor allem wäre es eine Serienempfehlung. Das heißt, ich gucke die ein bisschen weiter. Vielleicht ergibt sich da noch was. Vielleicht muss ich die auch wieder von der Liste schreiben. Bis jetzt ist eine Empfehlung für mich und ich hätte es euch gern mit auf den Weg gegeben. Aber vielleicht beim nächsten Mal, vielleicht irgendwann. Ihr werdet es schon hören. Ja, bestimmt. Gut. Dann bleibt mir aber auch nicht mehr viel mehr, als allen Zuhörern ein wunderschönes Wochenende zu wünschen oder eine wunderschöne Woche, je nachdem, wann ihr das hört. Genießt die Zeit, tut euer Leben generell genießen und macht Sport. Macht Sport, lest Bücher, so. Und nichts anderes. Und trinkt Guinness. Und trinkt Guinness. Aus der Dose. Das sind die drei Sachen. Und freut euch, wenn wir auch das nächste Mal wieder da sind. Bis dann. Ciao. Tschüss.